Hahaha, unterbrach plötzlich ein schrilles Gelächter Kitty Meadows Erzählung, und es streifte blitzschnell mit flatternd weißen Flügeln das Fenster, auf das Lady Harriet den Blick gerichtet hielt. Es war dieselbe Möwe, die drunten um 100 Fuß tiefer Jack Flatnoses Geschichte unterbrach, als er sagte, und der kleine Bob Little Mouse war tot, und deren Schrei die Zuhörer anfänglich für ein Gelächter Tom O'Trellys, des kalkfarbigen Walisers, gehalten. »Ha, ha, ha! Ha, ha!« klang es, hier oben wie drunten, noch zweimal schnell hintereinander, schärfer und geller als zuvor, dass Lady Harriet, dessen Wesen gegen den Schluss von Kittys Erzählung immer unverkennbarere Unruhe verraten hatte, unwillkürlich aufsprang und dem Mädchen entsetzt ins Gesicht blickte. »Du sagtest, wenn ein Unglück droht«, wiederholte sie abgebrochen. »Flattert die...« Eine Sekunde lang schien Kitty Meadow von dem auffälligen Zusammentreffen ihrer Worte mit dem schrillen Vogelschrei, den der Sturm durchschnitt, selbst überrascht worden zu sein. Doch im nächsten Moment sagte ein heimliches Frohlocken ihres Auges, dass er gekommen, als ob ihr Mund ihn gerufen, und sie antwortete scheinbar in gleichgültigster Weise auf die Frage der Lady. Man sagt auch, dass sie allemal ringsum hier in der Nacht die Dächer umkreist, unter denen ein Mädchen wacht und noch mit sich kämpft, ob es dem Beispiel Lady Harriets folgen will oder nicht. Harriet stützte bleich ihre Hand auf den Tisch, dessen Rand sie mit den langen, schmalen Fingern umschlossen hielt, dass die Tischplatte und das Lampenlicht auf derselben zitterten. Sie öffnete die Lippen hastig, wie sie es schon einige Mal in der Nacht getan, und sagte stammelnd, »Kitty!« Das Mädchen sah erwartungsvoll zu ihr auf. »Was wollt ihr sagen, Harriet?« flüsterte sie mehr, als dass sie es sprach. Doch diese bezwang sich noch einmal und fuhr verwirrt fort. »Kitty, du hast vergessen beizufügen, was aus Lord Gilberts und Marinas Töchterlein geworden, das schon so vortrefflich zu schwimmen vermochte. Hat der weiße Hirsch es dahin zurückgetragen, von wo seine Mutter gekommen, dass es einst wieder wie sie?« Sie versuchte zu lächeln, doch das Mädchen aus Dartmoor Vault fiel ihr ernst blickend ins Wort. Das konnte es nicht, denn es hatte von Beginn in seiner Brust ein Herz, das heiß und verlangend schlug, und es mußte auf der Erde leben. Doch solange es eine Jungfrau war, konnte auch das Meer ihm nichts anhaben und trug es an die Berge von Dartmoor Vault. Da wuchs es auf und wurde groß und schön und hatte Kinder und Kindeskinder. Alle aber glichen der dunklen Maina, denn sie hatten von ihr das heiß klopfende Herz und konnten im Sturm nicht untergehen, bis sie den Mann gefunden, den sie liebten. Ihm aber sanken sie alle in Liebe ans Herz, ohne Pfaffensprüchlein, wie einst Maina es getan, in unendlicher Reihe, und meine Mutter schlug nicht aus der Art und tat es wie sie. Ein furchtbarer Windstoß, wie von 100 zugleich über dem Leuchtturm zusammenbrechenden Ozeanwellen begleitet, erschütterte krachend die Wände des Gemachs und wehte den geschlossenen Fenstern zum Trotz die Vorhänge auseinander, daß ein gleichzeitiger, flammender Blitz die Lampe verdunkelte und einen bläulich totenhaften Reflex über Lady Harriets Gesicht warf. Sie hatte den Tisch, der ihr als Stütze gedient, verlassen und in krampfhafter Aufregung den Arm ihrer Gefährtin umklammert. Ihre bleichen Lippen murmelten unbewusst. »Sie wissen es und kommen und wollen es hindern.« Hastig presste sie den Mund an Kittys Ohr. »Ich muss es dir sagen. Hilf mir, Mädchen. Die Möwe, der Geist Mainas, von dem du geredet, hat recht. Ich bin hierher gekommen, wie Lady Harriet einst hierher kam nach Lovely Hall. Ich weiß es«, fiel Kitty Meadow ihr heftig ins Wort. »Nein, nicht so, denn ich tue niemand Unrecht damit. Ich stehle keiner andern seine Liebe. Ich bin seine Braut, seit dem Tag, da er den Bau begann, und ich musste ihm geloben, hierher zu kommen, an dem Tag, wo sein Werk vollendet sein würde. Doch ich zitterte, als ich dies Gemach betrat, als mein Blick dort hineinfiel, auf den Purpur. Dieser Blick und sein Auge zeigten mir, was er begehrt, was er will. Du kennst ihn nicht, doch ich weiß, was er will. Das muss und wird geschehen, und niemand ist stark genug, ihm zu widerstehen.« Kitty Meadow lachte bitter. warum solltet ihr stark genug sein, da ihr seine Braut seid? Ihr fügt ihr niemand Unrecht zu und stehlt seine Liebe keiner andern, denn es ist ja keine Maina hier, daß ihr den Schatten einer Pflicht hättet, stark zu sein.« »Ich bin es, wenn ich ihn nicht sehe«, murmelte Lady Harriet. »Nur, wenn er meine Hand faßt, wenn sein Auge in mein Herz dringt.« »So liebt ihr ihn nicht«, rief Kitty mit sonderbar triumphierendem Ton. »Der, den ich liebte, stände immer vor meinen Augen, wo er wäre, vor den Geschlossenen, im Traum, noch im Tod.« »Oh, ich liebe ihn«, stammelte Harriet. »Aber ich bin nicht von dem Stamm, von dem du gesprochen. Ich kann nicht dem Himmel trotzen. Ich will, dass er uns segne. Nicht ungeheiligt soll er meine Liebe empfangen, nicht in Sünde ich den Ersten unseres Geschlechtes. Der Himmel hat seine Geister ausgesandt, mich zu warnen. Sie rufen drohend aus Luft und Wasser an mein Ohr. Auch du bist einer von ihnen, und Gott legte die Erzählung dir auf die Lippen, mich wachzurufen aus der Bestrickung, in die seine Nähe mich gezaubert. Du bist eine Jungfrau, hilf mir, die es bleiben will, und die Dämonen dieser Nacht können uns nichts anhaben. Noch ist es Zeit, und ich bin stark, da ich ihn nicht sehe, seine Stimme nicht höre, bin mutig, alles für die Makellosigkeit meiner Liebe zu wagen. Hast du kein Boot, Mädchen, dass wir fliehen, dass ich ihm, mir selbst, entrinne, bis der Tag kommt?« Kitty lachte abermals, doch nicht bitter und höhnisch wie zuvor. Sie lachte wie aus aufjauchzendem Herzen. »Unmöglich«, sagte sie. »Die erste Welle risse uns in den Grund, und sterben wollt ihr doch nicht, um die Heiligkeit eurer Liebe zu bewahren. Verzeiht«, fuhr sie um ihrer noch immer lachenden Lippen willen fort. »Aber ihr wisst, ich bin von Mainas Art und halte die Hochzeitsnacht am heiligsten, von der niemand weiß als Wellen und Wind.« Sie brach, an die Tür eilend, ab und horchte hinaus. »Ich glaube, euer Liebster, von dem ihr euch fürchtet, kommt«, flüsterte sie. »Ich bin gern bereit, euch zu helfen, doch ich weiß nur ein Mittel.« »Nennt es mir, nennt es schnell«, rief Harriet zitternd. »Nehmt mein Kleid«, sagte Kitty, ihr Obergewand abwerfend. »Schlingt dies dunkle Tuch um euer Goldhaar, und ich bringe euch in meine Kammer, dass ihr euch dort verbergt. In ihr seid ihr sicher, denn mich liebt niemand auf dem Turm, sondern man fürchtet sich vor der Hexe von Dartmoor. Nur das Herz meines gespenstischen Vetters brennt für mich, doch seine Hand wagt nicht, mich zu berühren, wenn ich es ihm nicht erlaube.« Sie streifte, geschickt wie ein Kammermädchen, während sie es sprach, das seidene Kleid von den Schultern Lady Harriets und ließ es zu Boden fallen. Dann warf sie ihr das eigene über und schlang mit kunstvoller Schnelligkeit das Tuch ihr über das blonde Haar. Sie faßte die Verwandelte an der Hand und führte sie einige Stufen der gewundenen Treppe hinab an eine niedrige Tür in der Mauer, durch welche sie eintrat und Harriet nach sich zog. »Hier seid ihr vor ihm und vor euch selbst geschützt«, flüsterte sie, in der lichtlosen Finsternis nach einem andern Gewande umhertastend. »Streckt euch dort aufs Bett. Ich gehe zu den anderen zurück, bis Herr Winstanley sie verlassen. Dann komme ich zu euch, um weiter zu beraten.« »Doch er wird mich vermissen, sobald er kommt, und mich überall suchen«, sagte Lady Harriet bangend. »Lasst mich sorgen. Ich verschließe die Tür, die zu dem Purpurvorhang führt, dass er euch schlafend glaubt, und werfe den Schlüssel in die See. So gewinnen wir Zeit.« Geräuschlos schloss Kitty Meadow die Tür und schlüpfte die Treppe wieder hinan. Sie horchte oben noch einmal. Ihr war, als komme tief unten ein Fuß empor, doch das Geprassel des Sturmes ließ es nicht deutlich erkennen. Nun war sie wieder in dem Gemach, das sie eben verlassen. Hastig raffte sie das seidene Kleid vom Boden und warf es über ihre Schultern. Sie nahm den Hut mit dem Schleier, den Lady Harriet bei ihrer Ankunft getragen, und befestigte ihn auf ihrem Kopf. So trat sie vor den Spiegel, und ein sonderbares Lachen flog um ihre Lippen. »Auch Maina musste den betrügen, den sie liebte«, murmelte sie. »Sie musste es jahrelang. Ich will es nur für eine Stunde.« Oben auf der Treppe erscholl unverkennbar jetzt ein Schritt, und hastig löschte Kitty die Lampe. Einen Moment später stand Edgar Winstanley in der geöffneten Tür. Er hielt eine matt leuchtende Laterne in der Hand, sein Gesicht war blass, sein Auge unruhig. Er durchmusterte mit schnellem Blick das Gemach und sagte befremdet: »Bist du allein, Harriet? Ich glaubte, das Mädchen, das ich dir gesandt, sei bei dir. Ist es schlafen gegangen?« Die Gestalt im grünseidenen Kleide mit dem Schleier vor dem Gesicht nickte stumm. Winstanley fuhr, ohne sie anzublicken, fort: »Ich habe dich gebeten, der Stunde beizuwohnen, Harriet, die mich für jahrelange Arbeit und Einsamkeit hier auf dem Felsen belohnen, die uns reich machen, meinen Namen der Nachwelt bewahren soll. In wenigen Minuten wird das Feuer von Eddystone zum ersten Mal wieder nach England hinüberleuchten. Ich sehe, du bist bereit. Komm.« Er bot ihr den Arm und führte sie hinaus. Es war kühl, leidenschaftslos gesprochen, ganz anders als das Mädchen erwartet, das stumm neben ihm herschritt. Noch einige Stufen hinauf, dann hatten sie die offene Terrasse erreicht, auf der sich der Leuchtapparat in seinem eigenen Glashause befand, und der Wind pfiff ihnen in wütenden Stößen entgegen, daß jedes Wort ungehört am Munde verwehte und verflog. Ab und zu ergoß eine feine Spritzflut sich bis über die Brüstung herauf. In unsichtbarer Tiefe unter ihr um den Turm tobten, jeden anderen Laut übertäubend, wie zu unerhörter Wut, durch Herrn Winstanleys Absicht gereizt, die brüllenden Wasser des Atlantischen Ozeans. Was war Herr Winstanleys Absicht? Es konnte kein Zweifel darüber bestehen. Seine Absicht war, sein mühevolles Werk zu krönen, mit eigener Hand das erste Feuer zu entzünden. Lady Harriet hatte gesagt, er habe noch eine andere Absicht. In seinen Augen hatte sie dieselbe gelesen und war vor ihr geflüchtet. Eine Doppelfeier sollte die letzte Nacht auf dem Eddystone begehen, das war die Absicht Herrn Winstanleys. Doch wer es nicht wußte, las es jetzt, da droben, nicht auf seinem Gesicht, nicht in seinen Augen. Diese Augen blickten unstet, wie traumbehaftet in die Nacht hinaus. Nicht auf die erste Absicht, das bereite Leuchtfeuer, und nicht auf die zweite, das seidene Gewand an seiner Seite. Es war, als hätten Edgar Winstanleys Augen beide vergessen und dächten an etwas anderes, das sie nicht zu sehen vermochten, weiß und dunkel, wie die heraufrollenden Wogen, auf die das flackernde Licht seiner Laterne hinausfiel, und rätselvoll wie die Nacht, die sie umfing. Wer konnte seine Augen beobachten? Nur das Gesicht hinter dem langen Schleier, an dem der Sturm zerrte, dass die Hände Not hatten, ihn zu halten. Sonst war ja niemand auf der nächtigen, einsamen, wild umlärmten Plattform. Wer konnte dies Gesicht hinter dem langen Schleier gewahren, wenn der Sturm ihn aufwirbelte und der Schein der kleinen Laterne zufällig darauf hinfiel? Nur Herr Winstanley, der ihm den Rücken zuwandte und, in das Glashaus getreten, jetzt beschäftigt war, das Leuchtfeuer zu entzünden. Was dachte, was wollte Kitty Meadow? Sie wußte es nicht. Sie wußte nur, daß durch ihre Klugheit dieser Moment noch ihr gehörte und daß es der letzte war, daß sie es wenigstens in der letzten Stunde ihm noch einmal durch den wilden Sturm ins Herz schreien könne, weshalb sie jahrelang hier, wie eine Möwe flügelschlagend über dem Wasser steht, zwischen Himmel und See, bis auf diesen Tag gewartet. Und dann... Kitty Meadow dachte nicht weiter. Wenn sie ihm das gesagt, da mochte alles geschehen. Ihr stürmisches Herz konnte zumindest wieder rasten, bis alles vorüber war. Hier wenigstens, auf dieser Klippe, hatte er keiner andern gehört. Fast lichtlos war es droben. Der zitternde Schimmer der Blendlampe fiel kaum hier und da in Streifen bis an die Brüstung. Kitty wartete, mit heiß pochender Brust. Sie hielt die Hände aufs Herz gepresst. Da kam es zugleich. Nein, um eine Sekunde früher kam das tageshell die Terrasse überfließende, blendende Licht, und hinter ihm drein, wie von unsichtbarem Geistermund darauf gehetzt, ein ungeheuer wirbelnder stoß der kittys hut und schleier mit sich fortriß. Sie machte eine erschreckte bewegung. Ihr war, als hätte aus der plötzlichen von allen seiten blendend zurückgestrahlten helle ein weiß unheimliches gesicht irgendwoher, sie wußte selbst nicht von wo, sie angelugt. Dann hatte der stoß auch die glastür erfaßt. Sie war in einen dünnen papierbogen zerdrückt. Das Leuchtfeuer des neuen Eddystone-Turmes, das nur eine Sekunde aufgeflammt, gelöscht und totschwere Finsternis deckte alles. Hatte der Sturm, ihr alter Freund, ihr in letzter Stunde zu Hilfe kommen wollen? Besinnungslos, unwillkürlich sprang Kitty Meadow auf die Tür zu und faßte im Dunkeln den Arm dessen, den sie liebte, und hielt ihn. Und im tiefen Dunkel, wie droben, faßte um einige Sekunden später, kaum 20 Fuß tiefer, eine Hand die Tür, die in Kitty Meadows Mauergemach führte. Die Hand öffnete die Tür und streckte sich suchend nach dem zitternd stummen, halb ohnmächtigen Weibe aus, während eine Stimme flüsterte: »Du hast dich von mir geflüchtet, ich weiß es. Doch du liebst mich, wie ich dich liebe. Ich weiß es. Du musst mich lieben, denn ich bin deiner Art, und diese Stunde ist der Lohn für Jahre, die ich gekämpft. Auf dem Meer gilt ein anderes Gesetz als drüben in der Welt. Hier gilt die Liebe, die wild wie der Sturm ist und verlangend wie die Wellen.« Sollte Kitty Meadow, sollte sie die Arme, die sie umschlungen hielten, stumm betrügen? Sollte sie im Dunkeln betrügerisch stehlen, was ihr glühendes Herz als Recht verlangte? Nimmermehr. Sie wollte es nur einmal, doch einmal ganz und voll. Nieder an der Brüstung, daß der Sturm über ihren Häuptern wegtoste, zog sie den Geliebten. Sie preßte die Lippen fest an sein Ohr und sagte, hastig abgebrochen, wie die bebenden Herzschläge in ihr: »Ich bin nicht, wofür du mich hältst. Ich bin nicht Harriet, die sich vor dir fürchtet und verbirgt. Kitty Meadow bin ich. Können deine Arme mich lassen, so stoß mich zurück. Wenn du mich nicht liebst, sag, ich soll in die Nacht hier hinausspringen. Ich fürchte mich nicht vor ihr wie vor solchem Wort. Aber ich weiß es lang, dass du mich liebst, dass dein raues Wort mich traf, weil du mich liebtest. Du hast mit dir gekämpft bis heut, und wäre ich nicht zu dir gekommen, du hättest mich gesucht. Küsse mich, wenn ich wahr gesagt. Du mußt mich erlieben, wie ich dich, denn ich bin deiner Art, und diese Stunde ist der Lohn für Jahre, die ich um deinetwillen hier geharrt. Sie ist Lohn genug, und ich will nicht mehr. Morgen magst du ihr gehören. Nur einmal, zum ersten Mal habe ich dein Herz besessen, und ich nehme es mit mir nach Dartmoor Vault, und Marinas Geschlecht wird nicht mit mir erlöschen, und deinem Abbild auch einst die kurze Stunde kommen, da es in grenzenloser Liebe erglüht, wie sie, wie ich. Jetzt schlägt sie mir, und ihr Gesetz gilt, und ist wild wie der Sturm und verlangend wie die Wellen.« Die Arme hatten sie nicht von sich gestoßen, sondern sie fester umschlossen, und die Lippen hatten sie stumm geküsst. »Du aber sollst ein Gedächtnis der Stunde tragen«, jauchzte Kitty Meadow. »Mein Blut ist bös und gut, und ich will nicht Wonne allein. Ich will dir auch den Schmerz vergelten, der jahrelang mit unbarmherzigen Zähnen um dich mein Herz zerbissen, dass du meiner gedenken mußt, wenn die Flut steigt und fällt.« Und, ihn ungestüm umschlingend, haschten ihre Lippen nach seiner Wange, und ihre scharfen Zähne bissen heftig hinein, dass der Sturm einen Schmerzenslaut von seinem Munde verwehte.